Der Backhauscast. Ein Realitätsabgleich von 5 Geschwistern aus 4 Bundesländern. In diesem Sinne sind wir wieder hier versammelt. Allerdings nicht 5 Geschwister aus 3 Bundesländern, sondern 3 Brüder aus 3 Bundesländern. Jo, immerhin. Herzlich willkommen on board. Ja, immerhin. Der Sam ist da, der Klaus ist da. Moin. Mi ist Servus. Da. Und da haben wir noch wen. Wen sehe ich denn da? Ja, wir haben heute einen Gast mit an Bord. Es tut mir leid, ich bin hier so Hattie, hi. Ich bin für den Plöpf von Bier verantwortlich und ich habe hier gerade, ich wische gerade mit einer Socke meinen Tisch zu trocken. Es hat das doch so arsch geplöppt. Hat's wieder übergepütschert. Oh, furchtbar. Oh, jetzt kippt auch das Bier noch um. Was mache ich denn hier? Sehr geehrte Damen und Herren, die folgenden Sendungen verschieben sich hiermit um 15 Minuten. Ja, ich habe festgestellt, man hat ja 2 Socken. Man kann ja mit 2 Socken auch diesen Tisch abwischen. Ja. Dass du bei dem Wetter Socken trägst. Nee, jetzt nicht mehr. Das ist die gefürchtete Biersocke. Lebt in freier Wildbahn in Niedersachsen meistens. Ja, dann stelle ich unseren Gast doch eben schnell schon mal vor, während er noch sein Bier auftutscht vom Fußboden. Nee, es läuft unter das Audio-Interface, das finde ich nicht so lustig. Während er noch seinen Socken auslutscht. Ja, dann wisch ab noch mal schnell. Also unser heutiger Gast ist Familienvater, ehrenamtlicher Rettungshelfer, Geocacher und von Berufswegen ein Glücksbringer. In der Podcast-Szene kennt man ihn von der Cache-Frequenz, dem Raucherbalkon. Man kennt seine Hörspitzen und den Face of Death Podcast. Wenn es sein muss, packt er auch schon mal die Axt aus. Ein herzliches Hallo. Servus und guten Tag an den Hatti. Hallo Klaus. Mensch, ich merke, der Scheck ist angekommen. Ja, 3-0. Das wirkt. Das 3-0, dann kam das Komma. Hey. Ja. Stand aber nichts davor. Ja. Oh. Ja, ich finde das ja schön, dass ich zu Gast bin. Ihr macht das ja so, dass die Waffeleisen, ach, wie nennt man es? Die Waffeleisengewinner, so nenne ich sie jetzt einfach mal. Die Waffeleisengastgeber, dass ihr die dann einladet zum Podcasten. Ja, wie ist denn das, wenn jetzt einer so, also Gérard oder ich oder der Kai, wenn wir das zweite Mal das Waffeleisen kriegen, dann kommen wir das zweite Mal dazu? Ja. Dann seid ihr natürlich auch wieder herzlich eingeladen. Ja. Ah, okay. Sicher, wer Gastgeber war, der ist ja eingeladen, mit zu podcasten. Wir wissen auch noch nicht, was passiert, wenn wir mal jemanden haben, der selber kein Podcaster ist. Das wird dann auch nochmal spannend. Da kann ja sein, dass der sagt, oh nee, lass mal, ich möchte nicht oder gar nicht die technischen Möglichkeiten hat, dann müssen wir uns was einfallen lassen. Aber so, Pampelmuse machen, genau. Der kann uns mal die Pampelmuse machen derweil. Ja, Folge 4, ne? Sind wir richtig? So, so schaut's aus. Folge 4. Mittendrin in der Folge 4 oder ganz am Anfang noch. Ja. Müssen wir erstmal hier die Atemwege frei machen. Jo, es ist Pollenzeit, sehr geehrte Damen und Herren. Jo, wie Birken, Pappeln und Erle. Ja, also wer für seinen Podcast irgendwelche Räusperer, Huster oder sonstige irgendwelche Atemgeräusche braucht, gerne rausschneiden, lizenzfrei heute. Hier bei uns im genau. Backhauscast. Ist alles Public Domain, kann man alles benutzen, ohne Namensnennung. Genau, bitte, das wäre schön. Ja, apropos rausschneiden, ich habe gehört, der Christian vom Umwomukum hat es wirklich gemacht und hat sich seinen Audiokommentar aus einer unserer Folgen tatsächlich rausgeschnitten und gesendet. Hi. Das fand ich sehr schön. Da ist die Idee angekommen. Sehr gut. Und wir haben ein ganz liebes Kommentar bekommen vom Sven, vom Raiden, vom Raidinger Podcast. Der hat uns nämlich geschrieben, das ist der erste Kommentar, den wir haben. Hallo zusammen, schreibt er. Danke für die nette Unterhaltung auf meiner Fahrt nach Österreich. Ich musste wirklich öfters laut mitlachen. Zum Glück war ich allein im Auto. Ebenfalls danke für den Support der Pott-WG. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Gruß aus Oberfranken, der Raiden. Ja, den Support für die Pott-WG machen wir gerne. Ja. Das ist ja die klassische Win-Win-Situation hier an der Stelle. Wir hoffen, dass zahlreich die Backhaus-Waffeleisen gekauft werden bei Amazon Basics. Ich hoffe, ja. Hatti, hast du schon eins erworben? Ja, ich hab eins, aber dummerweise nicht über diesen, wie heißt es? Affiliate Link. Ich hab sowas auch so gar nicht so, Affiliate Links. Kriegt ihr da eine E-Mail, wenn irgendeiner was kauft? Oder wie läuft sowieso das? Sowieso nicht, das ist ja Raiden seins. Ach ja, richtig. Der Link, wer über den kauft, das geht direkt an die Partner. Also das wird nicht nochmal bei uns durchgelotst irgendwo, sondern das ist da direkt ein Link, den der Raiden selber gemacht hat. Aber ich weiß ja gar nicht, ob man da eine E-Mail kriegt oder kannst du da einmal im Monat Geld abbuchen? Ich mache so Sachen ja nicht. Keine Ahnung, wie das läuft. Aber scheinbar wird es irgendwie gehen. Ich weiß es nur von anderen Podcastern, die dann halt erzählen, die sehen das. Irgendwo kannst du das sehen, sogar was bestellt wurde. Du siehst nicht, wer bestellt hat. Also das das siehst du schon. Du kannst auch so einen allgemeingültigen anlegen, wo alle bestellen, egal was du bestellst, dann für den entsprechenden ein bisschen Geld gibt. Und der auf unserer Homepage, der ist aber direkt auf das Waffeleisen und das funktioniert so oder so. Das vielleicht erklärt uns das irgendwann mal, wie das genau funktioniert. Wo sind denn eigentlich eure Mädels? Also ich sehe den Sam hier, aber der Sam, der ist immer so ein bisschen schüchtern. Ich weiß nicht, trägt der Frauenkleider und gehört er einer Randgruppe an? Ich weiß es nicht. Ja und ja. Ja und ja. Er trägt Frauenkleider einer Randgruppe, oh Gott. Es ist sehr speziell, ich kann da nicht so viel drüber reden. Man nennt ihn auch Sammy von Marzahn. Der war schlecht. Ich lege mal 5 Euro in die Wortspielkasse im Moment. Nee, aber eure Mädels sind nicht da, oder was? Nee, die sind heute nicht abkömmlich. Okay. Die sind privat unterwegs und das ist ja auch durchaus machbar. Privat und ja dienstlich hier arbeitend. Ja. Also die verdienen im Moment Geld. Also eine von denen. Und die andere gibt's aus, wenn ich es richtig weiß. Oder auch nicht, wenn es ein Geschenk war. So, jetzt egal. Wo führt uns das schon wieder hin? Ja, ich weiß es nicht genau. Ja, bei Kommentaren waren wir nicht. Ja, genau. Hast du was? Es hat der. Ach so, ja. Girard hat was geschickt. Moment, ganz kurz mal. Girard hat einen Audiokommentar zu der Sendung geschickt, wo er selber zu Gast war? Nein. Der kommt ja erst, ne? Der war ganz am Anfang und dann war ja der Kai dazwischen und heute bist du dabei. Ja. Girard hat gerade das Waffeleisen. Girard hat das Waffeleisen zurzeit. Richtig. Genau. Der kommt dann nochmal wieder. So sieht's aus. Ja. Und diese das Waffeleisen wird ja ganz verschieden empfangen. Girard ist ja der dritte Empfänger und ich glaube, so wie der Girard das Waffeleisen empfangen hat, war jetzt nicht mit Werkzeug und so, sondern irgendwie anders. Aber das können wir mal, sollen wir das mal vorzeigen, wie er das gemacht hat? Ja, hau mal rein. Dann machen wir das mal. Ich kann es immer noch nicht, aber egal. Hallo lieber Backhauscast, ich wollte es auch mal versuchen, auch wenn es sich grässlich anhört. Aber egal, das Wanderwaffeleisen ist angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch. Ich werde euch noch ein paar Rezepte natürlich schicken. Und vor allen Dingen, das Wanderwaffeleisen lässt nichts Gutes verheißen. Lässt nur Gutes verheißen, scheinbar. Ich besorge. Ding, ding, ding. Das Wanderwaffeleisen lässt nur Gutes verheißen. Ding, ding, ding. Boah, bin ich schlecht. Es wird die Podcast-Welt eng zusammenschweißen. So. Ich weiß nicht mehr, was sich noch reimt. Als letztes ist gesagt, Leidenschaft vereint. Viel Spaß noch. Ciao. Entschuldigung, Leute, dass ich die Gitarre so vergewaltigt habe. kann ich das Zeug auch haben, was er genommen hat. Was so 5 Jahre Gitarrenunterricht anrichten können. Ja. Ja, aber das war doch ernsthaft, also ich habe da jetzt ja noch nicht mal in irgendeiner Weise was gehört, was harmoniert. Das war doch einfach als wenn ein schreiendes nerviges 5-jähriges Kind in Platten Musikgeschäft geht und einmal da über die Seiten streicht. Das Girard, weiß man nicht genau. Der Girard, der harmoniert in sich selbst und von daher. Das Reim fand ich jetzt auch also sehr, sehr fragwürdig. Also ich fand's großartig. Ja, die Idee ist geil, sehr gut. Eisen und Schweißen kannst du schon mal machen. Ja. Wenn es nicht reimt, muss es enorm gut dichten und dann klappt das schon. Danke, ja, Girard. Sehr schön. Ja, fantastisch. Toll. Ja, ich glaube, in China kann das ein Hit werden, ne? Da ist die Musik doch oft so, ja, in die Richtung auch, ne? Ja, ja. Oder? Genau. Da in irgendeinem Tempel dann. Ob das Instrument wirklich eine Gitarre war, das klang eher nach Eierschneider. Beweisfoto fehlt uns leider noch. Ja. Sehr, sehr schön. Sehr schön, doch. Toll. So sieht es aus. Ja, damit ist auf jeden Fall die Marke gesetzt, was Audiokommentare betrifft. Oh, wer rumpelt denn hier so rum die ganze Zeit? Frank, bist du ungemütlich heute? Nee, bei mir ist ganz still. Ich höre das auch. Es rumpelt und pumpelt. Das klingt ähnlich wie bei den Face of Death Podcasts schon mal. Jetzt war ich's wieder. Ich hab extra. Ich sitze schon wieder was in deiner Werkstatt. Ich sitze extra auf dem Melkschemel heute. Sehr gut. Ach so. Mit Kuh oder ohne? Nee. Ruhe, Better. So ein Ochsenmelken ist kein einfaches Unterfangen. Und das dauert, bis der Eimer voll ist. Oh. Jo, und das Vieh wehrt sich. Oh, ja. Das ist nicht die Milch, mit der man Waffeln backen sollte. Nein, auf keinen Fall. Viel zu proteinhaltig. Viel zu proteinhaltig, genau. Wow. Eiweiß, bis die Prostata springt. Jo. Wow. Oder so. Haben Kühe eine Prostata? Das weiß ich nicht. Bestimmt, oder? Oder nicht? Weiß ich gar nicht. Ist ja ein Veterinärmediziner unter uns. Ich bin ja kein Tierarzt. Nee, aber ich hätte mal eine Idee, die ich gerne mal vielleicht in den Raum werfen würde. Tu das. Ich habe mir einfach mal überlegt, man erfährt ja immer sehr viel von euch, der hat mit dem gespielt und der mochte den nicht und so. Aber ich würde es mal interessant finden, wenn Frank Sam beschreibt, wie er so ist in einem Satz. Der Sam beschreibt den Klaus und der Klaus beschreibt den Frank. Habt ihr da Lust zu? In einem Satz. Wen beschreibe ich? In 140 Zeichen. Sonst schrauben wir das Spiel zurück und sagen in 5 Wörtern. Das ist eine nette Idee. Das können wir mal machen. Also Frank, du musst den Mann im Kleid beschreiben, der der Randgruppe angehört. Aha. Da überlege ich mir was. Das können wir ja gleich mal. Das können wir gleich mal irgendwie an Punkt 28 setzen. Ja, aber es fiel mir gerade mal so ein. Bei der Kapitelmarke 4 Stunden 34. Ja. Nee, jetzt waren wir so schön schon bei der Milch. Also, ich wollte übers Waffeleisen reden. So, erzähl. Da waren wir nämlich. Auf dem Bauernhof gibt's Kühe und Hühner, da gibt's Milch und Eier. Und natürlich geht das Waffelweisen-Cast. Jetzt weiß ich, wie man die Leute nennt, die das Waffeleisen schon mal zu Besuch gehabt haben. Die Waffelweisen. Weil die sind ja dann wieder alleine, wenn sie es weggeschickt haben. Ne? Geht das Waffeleisen auf Reisen, hinterlässt es Waffelweisen. Jetzt hat der Girard mich angesteckt. Ja, ich merke schon, das wird heute. Die Jamben fliegen tief heute hier in diesem Podcast. Jambo. Also, wir haben Nachrichten gekriegt auf Twitter von Menschen, die gerne unser Wanderwaffeleisen hätten. Ich habe mir das notiert. Und zwar habe ich durchnummeriert von 0 bis 9, weil ich nämlich einen Würfel mein eigen nenne, der genau das an und auf und abbietet. Ja, wie auch immer. Der nämlich von 0 bis 9 auch durchnummeriert ist. Und damit werden wir es heute wieder auswürfeln. Die Kokosnuss liegt bereit. So, die heilige Kokosnuss von Gerrit Ried. Und zwar haben wir auf der Startnummer 0 die Steffi, die macht die Flimmerfragen und macht beim Nebensprechen mit. Dann haben wir den Arne, der ist Geocacher, daher kommt der so in unseren Dunstkreis. Auf der 2 Michael, der Elitehörer. Auf der 3 der Flo aus Wietze, ein Podcaster. Auf der 4 Nerd und Krempel, ist auch ein Podcast. Auf der 5 haben wir den Christoph, der macht den Podcast Fleischentzug und erzählt fleißig in recht regelmäßigen Abständen darüber, wie es ihm damit geht, dass er zusammen mit seiner Frau kein Fleisch mehr isst dieses Jahr. Die haben Anfang des Jahres angefangen. Und da hat er sich überlegt, da mache ich einen Podcast draus. Dann habe ich nämlich gleich so ein bisschen Kontrollgremium im Rücken, dass ich auch durchhalte. Auf der 6, der Mann mit der Axt, der hat die ist wieder dabei. Auf der 7 haben wir den Stefan vom Wo Mädchen noch wilder wie Kühe sind oder aber auch vom Ungelogen Podcast. Auf der 8 den Ralf vom Nebensprechen und auf der 9 die Jungs vom Geogedöns. Das müssten sein Palk und Urbi waren. Wie sich die das teilen, das Waffeleisen, falls sie gewürfelt werden, habe ich noch keine Idee drüber. Das sind doch zwei Hälften. Aber ich glaube, die wohnen auch relativ dicht beieinander. Ich glaube, die können sich da. Die leihen sich beim Hatti die Axt. Das ist gar kein Problem. Gut. Ja, dann gebe ich mal wieder alles kurz beim Würfeln. Jawohl. Oh, geht los. Ruhe bitte. Ich bin gespannt. So, jetzt kommt die Kuh vom Eis. Es ist die 8. Und damit ist es der Ralf vom Nebensprechen. Yay. Yay. Herzlichen Glückwunsch. Ja, der Chefkoch persönlich. Da bin ich gespannt. So, jetzt muss ich mal schnell ein Foto mal. Oh, das ist die falsche Kamera. Ich will mich nicht selber sehen. Ich weiß, wie ich ausschaue. Erzähl mir. Ach, Technik. Technik. Technik. Wie geht denn das aus? Jetzt muss ich da wieder auf Stopp drücken. Ach je. Sonst nimm doch die Leica. Hä? Die Leica-Kamera. Das ist kein Instrument, Klaus. Rollfilm. Die Leica, ach, die Leica ist kein Instrument. Nein, nicht Laie. Das ist die Baller-Leica. Oder so. My Leica. Da gab es auch mal ein Lied, ne? Malaika. Dann liegt das gute Stück. Nennen wir es mal Lied, ja. Das waren die Flippers. Mhm. Ach, ich muss einen Schluck Bier trinken, ich zitter so, ich kann gar kein Foto machen. Jetzt machst du ein Foto von den Würfeln, die du jetzt nachträglich so hingelegt hast, damit das auch passt, oder was? Damit das ja, die 8 ist, ja, genau. Also ich hab hier einen Beobachter, der Hamburg hat zugeschaut, meine ja, Labor. Hamburg. Kakerlaken. Passt immer auf, dass alles richtig funktioniert. Gut, damit geht die ganze Geschichte an den Ralf vom Nebensprechen. Glückwunsch, da bin ich gespannt, was er sich ausdenkt. Und dann weiß ich auch schon, wen wir dann im Mai, haben wir Juni, im Juli zu Gast haben werden, wenn der Ralf Lust und Zeit hat. In der Sommerausgabe. Ende Juli. Ob der das mit aufs Podstock nimmt? Er könnte es dann mit aufs Podstock nehmen. Aber nee, das ist im August das Podstock erst. Dann hat das nicht mehr. Da wird das gerade weiter schicken. Schauen wir mal. Da muss er ein paar Waffeln vorbacken für Podstock. Ja, ich hab auf dem offiziellen Twitter-Account vom Podstock gelesen, dass da auch schon Waffeln im Gespräch sind. Sehr gut. Vegane, da, ne? Da stand bei Inspired by Wanderwaffeleisen. Das ist schön. Das ist nett. Nicht, dass wir demnächst auch noch auf dem Sektor-Podcast kommen. Ah, ja, als religiöse Gruppierung. Die Wanderwaffeleisianer. Genau. Musst dir nackig so eine Waffel umhängen um den Hals und dann durch den Wald tanzen. Hals. Das ist auch eine Idee. Ich hätte jetzt woanders gedacht. Aber egal. Zu Hals. Ja, musst du halt eine große Waffel backen. Ja, für den Hals. Ja, das stimmt. Ah. Oder ein langes Bändchen dran machen, wenn du so um den Hals bist. Das bleibt dir unbelassen. Ja. Ah. Jut, haben wir das. Damit kann der Würfel sich wieder ausruhen für heute. Und ich hoffe, wir haben alles an, wie nennt man das so schön, Hausmeistertätigkeiten, höre ich jetzt immer wieder in anderen Podcasts, wenn das abgearbeitet wird. Gatschbrink. Ja, glaube ich, alle abgearbeitet dann an der Stelle. Ja. Sollten wir irgendwen vergessen haben, sollte jemand gerne am Gewinnspiel teilgenommen haben wollen und wir haben ihn vergessen, so wie es aussieht, gibt es noch eine weitere Folge von diesem Podcast hier. Einfach nochmal melden. Dann beim nächsten Mal wieder die Chance. Ja, genau. Ja, was gut. was ich nicht verstanden hatte, ob ja. der Daniel Bialas, ob dem sein Dauerabo auf das Dingen erloschen war mit dem Erwerb der belgischen Waffeleisenproduktionsmaschine. Ja, da habe ich extra nochmal nachgefragt. Aha. Und er hat gesagt, er wird dann jetzt anderen Leuten mal eher die Chance lassen, das zu gewinnen, weil er wäre okay. jetzt gut versorgt an der okay. Stelle. Das ist fair, ja. Daniel. Du hast ja auch ein sehr fair. Wunderbares. Ja. Ich habe übrigens auch ein belgisches Waffeleisen. Das genau, das eignet sich immer mal wieder schön für so krosse, aber saftige Waffeln. Ja, das ist auch eine tolle Sache. Ich hatte nachgefragt, ob er einen Vergleichstest machen möchte, dann eventuell, welches von den beiden jetzt dann. Aber das wollte er auch nicht. Aber das, ich finde das auch gut. Das passt. Dann da überlegen wir uns vielleicht für den Daniel mal was anderes. Genau. wie wir den hier hinlocken. Ich weiß gar nicht, mit den Dauerabos, da habe ich irgendwann, ich glaube, der Flo hat ein Dauerabo gesetzt und der Ralf auch oder sowas war das, ne? Der Ralf hat sich extra nochmal gemeldet. Die Steffi hat, glaube ich, gesagt. Die hat auch ein Dauerabo. Genau. Also. Ach, man kann Dauerabo setzen? Habe ich da was verpasst? Ja, wir haben das jetzt mal so mal für dieses Mal zugelassen. Ich überlege da aber noch dran. Ich finde es eigentlich schöner, wenn man sich kurz noch mal meldet, dass man da auch. Ja, ich habe ja. Das ist für mich nämlich leichter, dann den Überblick zu behalten, wer alles dabei ist. Ja, ich habe ja gesagt, wenn ich es das dritte Mal bekomme, dann darf ich es ja behalten. Ja. Dann dürftest du das in der Tat behalten. Ja. Da ich ja schon eins habe, ich würde dann natürlich diese heilige Kuh, um mal wieder auf die Kuh zu kommen. Ich habe ja gesagt, ich würde diese heilige Kuh dann versteigern. Und dann könnte man mal sehen, also was das Waffeleisen dann bis dahin erreicht hat. Mal gucken. Ich meine, gut, es waren jetzt waren es 9? Heute waren es 10, also von 0 bis 9. Ja, gut, 10. Und beim letzten Mal waren es, glaube ich, 17, ne? 13 waren es beim letzten Mal. Ja, gut, also mal mehr, mal weniger. So die Ecke. Aber zweistellig. Ja, so super. Ja, passt, ja. Genau, oh, da fällt mir ein, wo du gerade sagst, von wegen wer alles mitgemacht hat. Wir haben ja noch eine Neuerung für das Waffeleisen. Das muss ich dann auch in die Shownotes schreiben. Der Girard hat nämlich unserem Waffeleisen ein TB-Code, nennt sich das, spendiert. Das kann der Hatti uns eigentlich mal cool erklären, was das ist, weil du bist hier der Chef-Geocacher in unserer Runde hier jetzt zumindest gerade. Ja, ein TB-Code ist ein Trackable-Code, den man käuflich erwerben kann. Ist in der Regel in Form einer Plakette. Ich weiß nicht, wer bei der Bundeswehr war. Das waren diese Erkennungsmarken. Hundemarken. Ja. So ähnlich sieht so eine TB-Code-Marke aus und die hat in der Regel ein kleines Kettchen und dieses kleine Kettchen kann man dann halt an irgendeinem Gegenstand, zum Beispiel einer Kuh oder einem Waffeleisen, befestigen und kann dann diese Kuh oder das Waffeleisen von Cash zu Cash schicken. Und da ja dieses Waffeleisen jetzt nicht unbedingt von Geocache zu Geocache getragen wird, sondern zu Hörer oder Podcastern, kann man dann dieses discovern. Das heißt, da ist eine Nummer drauf und discovern heißt, ich habe diesen Gegenstand gesehen. Das geht aber allerdings nur, wenn man einen Geocaching-Account auf der Plattform von geocaching.com hat. Ansonsten dürftet ihr euch nicht wundern, wenn da eine Plakette dran hängt mit einer Nummer und ihr seid keine Geocacher, einfach ignorieren. Das ist eine Sache, die betrifft nur Geocacher. Aber ich weiß, dass einige Geocacher oder einige Podcaster Geocacher sind, die können da auch was mit anfangen. Ich weiß auch, dass Klaus das Ding schon discovered hat. Ich weiß allerdings nicht, wo Klaus die Nummer her hat. Vor allen Dingen, ich fand das Datum lustig. Das Datum war irgendwie im April. Oder nein, ich hab natürlich die vom Girard diese Nummer gekriegt hier. Ja, klar. Als Message. Und ja gut, ich bin Muggel, ich darf ja machen, was ich will. Ich habe das Ding gelockt und zwar nur mit dem Hinweis, wann wir es losgeschickt haben hier von unserem Podcast aus. Und das ist 27. Februar, das steht aber auch in dem Log dann drin. Ja, auf jeden Fall alle Podcaster, die Geocacher sind oder vielleicht auch Podcaster, die werden wollen, dann müsst ihr diese Nummer dann halt auf der Seite eintragen mit einem netten Text ja, so ist das eigentlich gedacht. Also normalerweise schickt man halt irgendwie, was weiß ich, kleine Plüschtiere durch die Gegend oder so und die wandern dann halt von Geocache zu Geocache und dann kann man halt gucken, wo das Ganze so gelandet ist. Ist natürlich interessant auch an dem Wanderwaffeleisen zu sehen. Deswegen ist vielleicht der Aufruf einfach so, auch wenn ihr keine Geocacher seid, einfach mal einen Account anlegen, damit man das Ding tracken kann, damit man mal sieht, wo das ganze Ding war. Der ist ja kostenlos, der Account. Der tut ja. Und wenn einer nicht weiß, wie man diese Nummer da einträgt, da kann er dann also Gerard oder mich auch anschreiben oder auch den Christian vom Wurmukum Podcast, den könnt ihr auch anschreiben, der ist nämlich auch Geocacher. Genau. Ich müsste mal Gerard eigentlich auch mal fragen. Dann müsste ich das auch vom Datum rückdatieren. Das kriege ich hin. Und ich weiß auch, der Kai vom Planet Kai Podcast, der hat, glaube ich, auch mal einen Geocaching-Account angelegt. Den könnte man die Nummer auch nochmal zurück. Dann könnte man, also zumindestens also kann man jetzt die ersten, ja klar, aber dann kann man die ersten Stationen, also bei uns würde es halt noch gehen. Ich meine, der Ralf, ich weiß nicht, ob der was mit Geocaching am Hut hat oder so, ansonsten. Hab ich mal gehört, dass der zumindest auch einen gewissen Grundwissenstand hat, wie sowas funktioniert. Vielleicht hat er ja auch einen Account, aber das kann wie gesagt, dann mal sagen. Also wie gesagt, also ich weiß nicht, ob da jetzt wirklich so eine kleine Plakette dran hängt oder ob Gerard da halt da Schlachtbuchstaben genommen hat und hat das dann eingeschlagen. Mit Wasserfarbe draufgemalt. Nee. Also wie gesagt. Eingeschlagen. Das heißt, ich gebe diesen Code jetzt auch nicht raus hier an der Stelle. Ne? Was? Ich gebe den Code auch jetzt nicht raus, weil das wäre ja kontraproduktiv. Es ist ja wirklich interessant, dann, wenn man das Waffeleisen hat und dann kann man dann halt irgendwie dann in 25 Jahren, wenn ihr Silberhochzeit habt hier, dann kann man mal gucken, wo das Wanderwaffeleisen umhergelaufen ist und ich weiß nicht, ob es dann überhaupt noch besteht oder wie oft die Garantieabteilung der Firma Amazon das Ding gelockt hat. Oh, hier, die Bekloppten vom Backhausgast, wir müssen mal wieder loggen. Das Paket wird auch immer größer. Mit ganz Gesumse rechts und links. Ne? Weil du hast ja wohl was reingelegt auch, hast du gesagt, Hatti, gell? Ins Päckchen mit. Also ich hatte was reingelegt, das war ein Pin von dem Geocaching-Podcast Cache-Frequenz. Hab gesagt, dann kann sich der Nächste das rausnehmen. Ist ein bisschen kontraproduktiv gelaufen, weil ich mit Gerard den Podcast Cache-Frequenz mache. Ich sag, Gerard, lass es drinne, schick's dem Nächsten weiter. Oh, der hat sich gefreut. Ja, noch einen. Schon. Lege ich zu den anderen 40. Jo. Nö, aber, cool. aber ich denke, wenn Gerard jetzt dann Ralf das Waffeleisen schickt, der packt da bestimmt die Gitarre bei, weil wir haben ja ganz klar gehört, er kann keine Gitarre spielen. Der braucht die eh nicht. Irgendwann ist doch noch eine Waschmaschine unterwegs. Pass auf. Ja. So. Es gibt ja auf Twitter bei dem User @Wanderwaffel auch schon eine Karte, wo das Wanderwaffeleisen war, also mit Stand Gerards Welt. Ich bin gespannt, ob dann unter diesem User demnächst eine aktualisierte Karte zu finden ist. Stimmt, das habe ich auch noch hier stehen. Es gibt ja auch, das ist auch so, in der letzten Folge hatten wir den noch nicht, ne? Nee, den der ist jetzt aufgepoppt. So das Wanderwaffeleisen auf Twitter. Okay. Wie ist denn da der Nick? Aber schon mal vorab gesagt, ich twitter sehr, sehr gerne. Ist überhaupt kein Thema. Ich habe auch jede Menge Accounts, aber der gehört tatsächlich mal nicht mir. Nicht dir. ich habe auch keinen blassen Dunst, wer ja, den bespielt. Ich habe die ein oder andere Vermutung gehabt und geäußert, habe aber bis jetzt noch nicht recht gelegen. Ja. Oder sagen wir mal so, mir wurde nicht recht gegeben. Ja, so muss ich es sagen. Also bei den Geocachern nennt sich sowas Sockenpuppe. Ja, bei uns heißt das halt Wanderwaffeleisen. Nein, aber wie gesagt, also ja. das Lustige war, man hat mir das in die Schuhe schieben wollen. Ich muss dazu auch sagen, und das auch absolut zu Recht. Also ja. dass man gesagt hat, pass mal auf, Hatti, tolle Idee, finde ich mal eine geile Sache, aber und ich sag nein, ich muss euch leider enttäuschen. Warte mal, hilft mir mal, wie war denn das? Frank hatte mir das erzählt. Es gab ein Foto, was ich erst gar nicht gesehen habe, weil ich bin diesen Waffeleisen, ich weiß nicht, erst einen Tag später gefolgt oder so, keine Ahnung. Es gab ein Foto von, war das eine Kokosnuss? Genau, das ist der Tweet vom 25.04. auf. Oh, so genau, hier wird Buch geführt bei euch. Ja. Warum wisst ihr das so genau? Also mal ganz ehrlich, Leute. Ja, na gut, ich habe das im Moment auf hier auf Twitter. Ach so, okay. Genau, und da ist eine Kokosnuss fotografiert. Und wenn man an der Kokosnuss schräg vorbeiguckt, dann ist da ein Fahrzeug zu identifizieren mit einem Schornsteinfeger-Label drauf. Ja, genau. Und deswegen wollte man mir das zuschustern. Und ich sage, ja, kann ich wirklich nachvollziehen. Aber nein, das war ich nun wirklich nicht. Ich habe mich dann sogar noch bemüht. Ich weiß nicht, ich habe mich mit Frank, glaube ich, hier getroffen. Wir haben dann mal diesen Twitter-Account versucht auseinanderzupflücken. Wir haben, glaube ich, herausgefunden, dass das, wie heißt es, Avatar? Genau, ja. Das ist entliehen vom Blog beim Planet Kai. Genau, das so, ist das also. Das kann sich auch jeder runterladen. Ja, das holst du dir bei Google, kannst du dir das laden und dann. Aber ist ja auch wurscht. Das ist ein nettes Ding. Ich bin gespannt, ob da die Karte demnächst aktuell wird. Ich weiß gar nicht, wo wohnt denn der Ralf? Keine Ahnung. Der wohnt irgendwo Mannheim. Ist das Hildesheim? Nee, ist nicht. Nee, ist das Heilbronn oder Heidelberg? Die haben doch immer Stammtisch da mit dem genau. Daniel Bialas. Ja, Pfannheim-Treffen waren die immer. Also irgendwo in die Ecke geht's auf jeden Fall. Ja. Wusste ich jetzt auch nicht auswendig zu sagen. Ja, auswendig weiß ich aber jetzt mittlerweile, der Twitter-Nick vom Wanderwaffeleisen ist @Wanderwaffel. Klein ja, genau, richtig. Wer mag, folgt. Was haben wir denn? 22 Follower hat er zurzeit. Ui. Und 22 Tweets. @Wanderwaffel? Vor einer Woche zum ESC ist was getwittert worden. Okay. Das wird jetzt wahrscheinlich dann nach der Sendung wieder mal ein bisschen mehr werden. @Wanderwaffel? Achso, gut. @Wanderwaffel. Ist Wanderwaffeleisen zu lang? Ich glaube, Wanderwaffeleisen ist zu lang, ja. Ah, okay. Ich habe keine Ahnung, wie lang ist die Begrenzung? Gibt es eine Buchstabenbegrenzung bei Twitter? Da tippst du, bis es aufhört. Keine Ahnung. Ich habe nicht mitgezählt. Ich hatte bis jetzt nicht so große. Ich bin da etwas sparsam mit. Als Programmierer versuchst du ja immer, die 8-Bit einzuhalten. Ja. Das ist jetzt nicht da, noch einen Overflow kriegst beim letzten. Ja, gut, prima. Dann haben wir das. Und wo wir schon beim Twittern und Gedön sind, ich wollte mich noch an der Stelle das hier auch nutzen und mich bedanken. Ich habe ja Geburtstag gehabt diesen Monat. Hä? Anfang des Monats. Und da sind ganz, ganz viele, ganz, ganz liebe Grüße gekommen. Über Twitter, über Telegram, per Mail. Es wurde gesungen, es wurden Bilder geschossen, es gab Nachrichten auf Quizduell und weiß der Geier, wo ich überall zu erreichen bin, bin ich auch erreicht worden. Vielen Dank, dafür habe ich mich sehr, sehr gefreut. Das ist der heiße Scheiß, der neue Messenger auf dem Weg nach vorne ist Quizduell, habe ich gehört, ja. Es nimmt zu, ja. Sehr schön. Gut, ja, damit haben wir jetzt, glaube ich, aber das alles dann jetzt, haben wir jetzt alles? Ich weiß es nicht. Das merkst du, wenn du ein. Wir podcasten hier nur einmal im Monat. Das ist zurzeit so. Und da sammelt sich einiges an. Das merkst du dann. Also, ich überlege gerade, wenn ich das mit einem anderen Podcast machen würde, den, wo ich mit dem Hatti zusammen habe, da würden wir 4 Stunden vorlesen, wahrscheinlich mit den ganzen Supertagen. Müssten wir auf schnell Vorspulen drücken dann an der Stelle. Ja, vielen Dank für alle, die da mitmachen, hier unseren Spaß. Ja, gut. Aber da wir ja nie wirklich richtige Themen haben, ist das doch alles wunderbar. Ja, eben. Ich habe aber ein richtiges Thema jetzt hier. Ich muss mal einen Schluck trinken. Oh ja, dann. Prost. Wichtig, wichtig, wichtig. Das mit dem Trinken. Ja, Realitätsabgleich. Was haben wir denn abzugleichen? Was haben wir denn? Es ist Sommer und die Mücken fliegen. Oh ja, da sagst du was. Jetzt müssen wir mal überlegen. In Hamburg fliegen da Mücken? Ich muss ehrlich sagen, nicht so wirklich. Vielleicht liegt sie am vielen Regen, den wir haben, oder am fünften Stock, in dem ich wohne. An der steifen Brise? An der steifen Brise, die wir immer so haben. Nee, also ich hab da nicht so Malheur mit dem Thema. Das finde ich ganz angenehm, wenn ich ehrlich bin. Es, vielleicht der Segen der Stadt oder wie auch immer, ne? Ja, Feinstaub und so, hopp. Segen, Airquote Segen. Kriegen die allen Husten. Ja, also hier ist schon wieder ordentlich was los im Oberbergischen Kreis an Mücken. Sobald die Sonne rauskommt, kommen die ja aus den letzten Winkeln. Und sobald irgendwo in der Bude ein Licht an ist, sagen die hineinspaziert. Und dann, und dann sind sie halt da, ne? Wie ist das bei dir, Klaus? Ja, du, wir wohnen ja auch auf dem Land, ne? Jo. Und wie es der Zufall so will, haben wir auch noch so einen Tümpel hinten im Garten. Ja. Super. Ja, quasi, da kommen wahrscheinlich 80% der Mückenpopulation in ganz Deutschland her, nehme ich mal an. Könnt ihr die nicht behalten? Das heißt, wir haben hier auch schon wieder dieses nette Spielchen gemacht. Nimm dir mal einen Nachmittag Zeit und versuch diese Drecksnetze an diese Fenster zu packen mit irgendwelchen Klettverschlüssen. Ich höre am schweren Atmen, dass sie das auch alle schon mal versucht hat. Ja, toll. Ich krieg da nie gescheit hin. Dann Schatz, ich hab gelüftet. Und wo ist das Netz? Ja, liegt auf dem Bett jetzt, ne? Welches Netz? Welches Netz? Dann musst du die Dinger selber zuschneiden, dass die dann in das Fenster reinpassen und dann schneidest du wieder zu viel ab und dann passt das wieder alles nicht. Das sind so Geduldsspiele, da komme ich richtig gut mit klar. Das macht mir so richtig Spaß. Ja, probates Mittel ist ja Licht auslassen im Zimmer. Gibt es da sonst noch Ideen, wie man sich der Mücken erwehren kann eigentlich? Ich habe ja gelesen, die orientieren sich am Kohlendioxid, was du ausatmest. Aha, okay. Also Luft anhalten ist jetzt mein Tipp. Okay, schaffe ich jetzt keine Nacht lang. Tauchausrüstung. Mit Sauerstoffflasche im Bett. Und der Geruch von Milchsäure soll sie anziehen. Da müsst ihr jetzt für euch entscheiden, was das für euch bedeutet. Okay. Ich trinke keine Milch. Ey, super. Ich trinke keine Milch, ist geil. Wie? Da komme ich schon wieder vom Thema weg. Erzähl doch kurz. Hat ja der Daniel Bialas letztens auch erzählt, wo so ein Kind in seinen Bus gekotzt hat. Das ist doch besser, wenn... Nein, das ist jetzt nicht ganz richtig wiedergegeben. Auf jeden Fall sei das wohl ziemlich ekelig mit der Milch, wenn die erbrochen würde. Das wäre bei alkoholischen Getränken nicht so schlimm. Das war ganz kurz die Zusammenfassung. Das heißt, ich soll den Kindern morgens lieber einen Augustiner in das Müsli schütten jetzt? Oder so habe ich es verstanden. Okay. Aber ich wollte es auch so verstehen. Ja. Ach Schatz, das Jugendamt, guck mal. Ach, die schon wieder. Hat der Busfahrer gesagt. Der muss Bescheid wissen. Hat der Busfahrer im Radio gesagt. Hatti, wie ist das bei euch mit Mücken und was tust du dagegen? Also wir haben dieses Mückenproblem eigentlich noch nicht so, weil ich sag mal so, wenn ich dem Wetterbericht immer trauen darf, Bayern hat immer schönes Wetter oder relativ schnell schlechtes Wetter. Also es ist immer ziemlich warm bei Klaus, glaube ich, oder es ist ziemlich schnell Unwetter, ne? Sorry, ja, ne? Das ist sehr digital hier bei uns, das Wetter. Ja, genau. Bei Frank weiß ich, da ist eigentlich immer Scheißwetter, weil wenn es heißt, es kommt eine Gewitterfront, die kommt immer aus dem Westen, ist immer Mist. Also es kommt immer von Frank. Aus dem Westen kommt nichts Neues, genau. Gut, und Hamburg ist für mich immer so die Region, die kriegen immer das ab, was sie uns versprechen. Uns sagen sie immer, ihr kriegt Unwetter, nee, dann landet es da oben irgendwie. Deswegen, nee, also ich sag mal so, momentan ist es also durchwachsen von der Temperatur so um die 20 Grad. Das ist jetzt, glaube ich, hier bei uns noch nicht so die Temperatur, was die Mücken betrifft oder so. Problem, was ich persönlich tatsächlich halt des Öfteren habe, durchs Geocachen halt, sind Zecken. Ah. Oh. Wer nicht weiß, was Zecken sind, also für die älteren Leute, früher hießen die Holzböcke. Genau. Ja, aber mittlerweile gibt es ja so, ich weiß es nicht, so diese Kombi-Sprays oder so, Otan oder der heiße Scheiß ist Anti-Brumm, glaube ich, heißt das, ne? Anti-Brumm. Also ich glaube, ja, ich glaube, so Mücken irgendwie 8 Stunden und Zecken irgendwie nur 4, weil Zecken sind ja, was weiß ich, irgendwie Resistenz gegen alles. Ich glaube, die würden auch einen Atomkrieg überleben. Also es wie die Kakerlaken auch. Ja, nee, aber wenn du Berichte guckst, irgendwie, die kannst du in die Waschmaschine packen, die kannst du einfrieren, die können alles. Die musst du eigentlich anstecken. Ich weiß es nicht. Also für Katzen gibt's ja so Halsbänder gegen Zecken. Wäre das nicht eine Idee, wenn man so durch den Wald? Weiß ich nicht. Also ich habe das über Jahre probiert halt mit irgendwelchen Sprays oder so. Und ich bin irgendwann mal auf ein Hausmittelchen getroffen. Also ihr habt ja gerade gesagt, was war's? Milchsäure können Mücken nicht ab und die fliegen auf Milchsäure. Ja, oder sowas. Ja, aber Zecken können zum Beispiel überhaupt kein Kokos ab. Und es wird empfohlen, man soll sich halt mit Kokosöl oder so einreiben. Ja. Oder so Kokosfett. Pass auf, ich hab mir halt Polizei, da läuft so ein Eingegelter durch meinen Garten, was ist da los? Also. Nein, ich habe mir irgendwann bei Amazon, weil das ist so eine Sache, wo du sagst so, gehst in den Laden, ich hätte gerne Kokosfett, so, hä, was wollen sie? Gesundheit. Ich habe dann irgendwann bei Amazon mir mal Kokosfett bestellt, habe mich damit eingecremt und so. Du riechst halt wie so ein thailändisches Bordell oder so, aber. Aber das gibt's doch in jedem Laden, Palmin, oder ist das nicht Kokosfett? Nee, also das ist Palmin. Ach klar, Palmin ist Kokosfett. Nee, das ist Schwein, glaube ich, oder? Quatsch, nee. Das ist Palmfett. Ach, Palmfett. Genau. Okay, und welche Palme dann? Ist ja nicht Kolmin. Das riecht ja auch nicht nach Kokos, das weißt du. Sinn und Zweck der Übung ist ja, dass man so ein bisschen duftet wie ein frisch ausgepacktes Bounty. Ja. Ich hab doch gerade gesagt, wie so ein thailändischer Puff, da riecht's doch, glaube ich, auch immer so nach Kokos oder irgendwie so. Das können wir nicht sagen. Bounty habe ich schon mal gegessen, thailändischer Puff bin ich blank. Ja, bin ich nochmal auch, ja. Ja, oder was weiß ich, wenn du ein bisschen Curry dran machst, riechst du halt wie so ein Curryhuhn oder Kokoscurryhuhn. Nee, auf jeden Fall, also seitdem ist das bei mir durch. Also ich habe zweimal die berühmte Krankheit Borreliose hinter mir. Oh shit. Also Frank als Mediziner oder Medizinprofessor unterrichtenderweise wird bestätigen, man kann das relativ gut heilen mit Antibiotika. Wenn man schnell genug ist. Und das haben wir halt gemacht. Es gibt ja dann diesen berühmten roten Ring da um die Einstichstelle, weil die Zecken stechen nämlich, nicht beißen, wie man sagt. Und dann ging das relativ gut. Zweimal habe ich das halt hinter mir. Aber dann gibt's da noch die, FSME. Da kann man sich gegen impfen lassen. Ja, weil es eine Virusinfektion ist. Auf jeden Fall habe ich so, höre ich es schon so raus, auch so gegen Mücken weiß keiner so richtig ein Mittel, ne? Außer nicht mehr atmen und aussperren. Ja, ich sag mal so, das Klassische, was er gerade gesagt hat, das klassische Licht ausmachen ist, glaube ich, immer das, ich glaube, das ist zumindest erstmal so der erste Weg, weil wenn man abends draußen sitzt und hat auf dem Balkon oder im Garten noch sein Lichtlein brennen, dann, wenn man zu der Lampe guckt, da hängen die Viecher halt, ne? Ob es Schnaken, Mücken oder alles andere, die hängen da alle dran rum. Und wenn man das Licht natürlich ausmacht, das ist zumindest der erste Weg. Also ich habe mal gehört, Oropax ist gut gegen Mücken. Ja, ich wollte auch kurz sagen, in der Regel reicht ja eine. Die den Schlaf raubt. Genau. Das ist ja, manchmal ist es ja gar nicht das Stechen, da kannst du dich ja noch mit abfinden vielleicht. Renne ich jetzt offene Türen ein, wird wahrscheinlich den meisten Menschen so gehen. Wenn du ein so ein Ding im Zimmer hast und das summt dir um die Ohren, die Nacht kannst du verbrennen, da kannst du eigentlich aufstehen auch direkt. Ist erledigt. Ja, immer so, oder? Allein schon, wenn ich an dieses hochpenetrante, hochfrequente denke. Ja. Ja, genau. Und von daher, Oropax, ne? Also ich muss sagen, also ich würde meine Frau dann vermieten. Also meine Frau kann das auch üben. Nee, die kann das nicht. Das geht jetzt hier aber in eine ganz seltsame Richtung hier. Das geht in eine ganz komische Richtung jetzt hier gerade. Ich bin bei Thailand Puff eingeschlafen, jetzt das. So, kann ich jetzt weiterreden, bevor ihr hier bevor ihr hier irgendwie alle mit dem ich guck mal gerade auf www.scheidungsanwalt.de schon mal. Nein, auf jeden Fall meine Frau nervt das auch total und die macht dann auch das Licht an und meine Frau hat da echt ein Händchen für, die killt das Vieh. Das dauert keine 5 Minuten, dann hat die das Vieh. Boah, und deswegen wollte ich sagen, also kann ich euch vermieten, meine Frau hat da echt das Gespür für. Klar, es ist nervig, dieses Psst. Ich finde das auch mal total geil. Ich möchte mich auch mal dabei gefilmt haben. Es ist ja auch mal so, dann wirst du wach und dann hast du das Gefühl, dass das Vieh direkt vor deiner Nase ist. Psst. Und dann klatschst du so in die Hände so. Das kannst du vergessen, das funktioniert nicht. Aber das hat doch aber jeder schon mal gemacht, oder? Du liest dann im Bett, oder Klaus liegt ja öfter beim Keller, wenn er wieder voll ist. Der Keller? Der Keller natürlich. Der Keller muss immer voll sein. Eierkohle, damit er nicht erfriert. Genau. Nee, aber dann sitzt er wirklich ein Klatschen hin und denkst, nee, lass es. Und dann meine Frau, die steht dann auf, Licht an und dann zack, Fliegenklatsche und aber das ist jetzt ja mal so eine Frage, was ist denn für euch so der heiße Scheiß an Fliegenklatschen? Gibt's denn da ein Mittelchen? Ich habe auf dem Nachtschrank noch hier theoretische Physik vor dem Arbeitskollegen, das ist super. Ja. Okay. Aber der Fehler ist ja schon folgendes, meine Frau macht dann Licht an, um die zu fangen. Das heißt, theoretisch, wenn du eine fängst, lädst du 10 zur Beerdigung ein, ne? Naja, das Fenster ist dann bei den Temperaturen bei uns schon zu. Ja, aber das mit dem Hauen ist klar. Ich denke, viele Leute, da würde ich fast eine Umfrage machen, wenn ich mir sehe, viele Leute hauen sich selber aufs Ohr dabei. Ja. Weil die nämlich ums Ohr fliegt und dann klatsch im Schlaf. Ne? So machen viele Leute mit roten Ohren auch dann morgens. Das, so. Oder mit dem unwiederbringlichen Gehörschaden. Oh, oder das. Ja. Nee, ich weiß nicht, Fliegenklatsch, ich hab Pantoffel oder eine Zeitung oder irgendwas. Jetzt explizit Fliegenklatsch habe ich nicht. Braucht man da was? Gibt's da was? Also gibt's vielleicht mit Strom, glaube ich sogar. Wir haben die ganz normale Standard-Fliegenklatsche für, keine Ahnung, 50 Cent von Volvat. Oder wie das heißt. Volvat. Auf Volvat, wie die Oma immer gesagt hat. Ja. Die haben wir zu Hause auch, aber Klaus sagt, ich bin ja ehrenamtlich unterwegs, und wenn ich im Rettungsdienst bin, die haben so eine elektronische. Moment, ich weiß genau, also ich weiß genau, was du gerade denkst, und es macht genau. Nein, und es macht genau, jeder macht genau das, wo du immer sagst, so, Alter, das ist wie kleines Kind, weißt du, dieses elektronische Ding, wenn du dann in die Mücke oder in die Fliege rangehst, dann bzzzt, macht's weg und so. Und jeder, der auf der Rettungswache ist, wenn du da sitzt oder so, der macht das Ding an und der packt das an. Das ist so eine Sucht, ne? Man muss da einfach mal dran packen, mal gucken, was passiert. Das finde ich immer total geil. Wirklich zeckt. Ich finde das total geil. Dann sitzt du dann da so, oh Scheiße, tut das weh. Warum packst du nur an? Da sollst du Mücken und mit tot, Mann. Nee, ich wollte mal gucken, ob es geht. Ich sage, ja, die würden es nicht verkaufen, wenn es nicht geht. Aber es macht doch jeder. Ich habe jetzt gedacht, ihr nehmt den Defi zum Mückenfangen. Das wäre ein bisschen schlecht, weil das könnte eventuell gefährlich. Naja, aber das macht doch jeder. Ich weiß nicht, Sam, du hast ja auch mal auf dem Dorf gewohnt, Klaus wohnt noch im Dorf. Ich meine, Gummersbach ist jetzt kein Dorf, aber jeder hat doch schon mal einen Weidezaun gepinkelt, oder? Oh. Klaus, ja. Klaus? Ja, freilich. Na, siehst du. Ja, und so ähnlich ist auch halt diese elektronische Fliegenklatsche oder Mückenklatsche. Wir sind ja total ländlich aufgewachsen. Wir haben auch die Nummer mit den Weidenzäunen gemacht. Der erste fasst vorne an, dann der zweite, der dritte, der vierte und der fünfte fällt um. Okay. Habt ihr auch Kühe umgeschubst? Nein, wir haben die Mitte Zwille auf Reuter geschubst. Oh. Nee, weil man muss ja wissen, Kühe schlafen ja im Stehen und dann lassen die sich unwahrscheinlich leicht umschubsen. Also das haben wir Das ist kein Witz. Also ich meine, wir können uns ja mal bei Klaus treffen. Klaus, der kennt doch bestimmt da irgendwie einen Nachbarn. Klaus, ich kenne hier eine Kuh, ja. Auch eine, die auf der Weide steht oder also nicht in der Nachbarschaft, also wohnt und im Haus und. Nee, also die kann man echt umschubsen, weil die schlafen im Stehen und dann kannst du. Das ist jetzt nicht nett, aber das waren halt Kinderstreiche. Ja, so was haben wir gemacht auf dem Land. Das ist ja auch gar nicht verkehrt. Anderes Thema, neues Glück. Frank, du hast mir auf WhatsApp was geschrieben. Ah. Du hast mir nämlich, nee, das war sogar auf Twitter. Bei uns gab es heute Currywurst wie bei Toni. Ja. Dann auch auf Twitter. Da konnte wahrscheinlich außer mir und vielleicht einem anderen Eingeweihten kaum sich einer was drunter vorstellen. Was hat es denn damit auf sich? Ja, Currywurst wie bei Toni. Hat natürlich auch wieder so seine backhausspezifischen Geschichten. Wenn die Backhäuser unterwegs waren, dann endete das meistens immer damit, dass man irgendwo was essen ging. Und hier gab es in der kleinen Ortschaft Dümmlinghausen eine Pommesbude. Die hieß Toni oder bei Toni. Und der machte eine Currywurst, die war wirklich legendär. Dem sein Rezept war, mit möglichst viel Apfelmus zu arbeiten in der Currywurstsoße und die dann scharf zu machen. Ich vermute mal mit Cayennepfeffer und, wie heißt das, Tabasco. Und so kriegt die so eine fruchtige, süß-scharfe Note. Und ja, genau die haben wir wann war denn das? Am Freitag oder sowas haben wir die gefuttert. Das war einfach herrlich. Kannst du dich auch noch dran erinnern, ne? An den Toni. Kann ich mich sehr gut erinnern. Bei dem habe ich mal meinen Geburtstag gefeiert. Ja. Da gab es nämlich von der Oma gab es immer Geld zum Geburtstag. Und da habe ich die Familie zum Pommesessen und Currywurstessen eingeladen. Die 5-Euro-Kasse wurde dann geplündert. Ja, mit was weiß ich gar nicht, 10 Jahre oder was dann noch. Sehr, sehr anständig. Das ist halt so, die gibt's glaube ich noch, nur noch sehr selten. Das war halt wirklich dieser Klassiker Wohnwagen, also Imbisswagen noch mit Reifen. Genau. Und dann irgendwie aus Holzresten, die irgendwo so ein Verschlacht. Hausabbruch übrig geblieben sind, so ein Verschlacht umgebaut, dass die Leute nicht im Regen stehen mussten, wenn sie dann ihre Currywurst da gegessen haben. Aber ein Parkplatz, wo LKWs drauf gepasst hätten, wenn genau. Ich mich richtig erinnere. Ne? ja, genau, richtig. Genau. Wo war das? Das war irgendwo auf der Strecke zwischen? Ja, das Dümmlinghausen ist zwischen Derschlach und der Aggertalsperre. Ja, genau. Da so war das. Da war die Firma Kind auch ansässig und ich glaube, mit denen hat er auch seinen Hauptumsatz gemacht. Ja, Mittagstisch dann wahrscheinlich. Ja. Genau, wenn die da mittags kamen zum Pommes, Currywurst oder Schnitzel essen oder sowas. Ja, und der Clou war, der hat sich überlegt, normalerweise hier im Rheinland reicht man da eine Scheibe Toastbrot oder ein Brötchen zu und bei dem gab es immer eine dick geschnittene Scheibe Stuten dazu. Also auch süß. Auch süß, genau. Also wirklich fantastisch. Und ich habe Donnerstag, hatte ich den Auftrag hier zu kochen und dann habe ich gesagt, ich mache mal Currywurst. Und dann fiel mir dem seine Soße ein. Dann habe ich gedacht, so, die baust du jetzt nach. Und das ist auch ziemlich gut gelungen gewesen. Der Trick ist, die ganzen Gewürze und das Ganze, alles, was irgendwie die Soße scharf macht, in dem Apfelmus mit anzubraten quasi. Und dann erst später Ketchup dazu oder hier Tomatenmark oder sowas. Ja, das ist einfach, das war grandios. Jetzt weiß ich nicht, ich glaube, wir beiden, wir haben diese Currywurst tatsächlich noch essen dürfen. Sam, du weißt das wahrscheinlich auch nur aus Erzählungen, ne? Keine Chance, da war ich nicht mit bei. Für uns, für uns war es ja der Königsgrill, wenn ihr den vielleicht euch noch entsinnt. Genau, ja. In Dieringhausen am Eck. Genau. In der Königstraße, wie sich das gehört. Ja. Genau, das war the Next Generation sozusagen, ja. Der Königsgrill in Dieringhausen. Gibt's auch nicht mehr, ist auch zu. Ich fand ja bei diesen Pommesbuden immer diese Gerätschaftsklasse, wo die Wurst mit klein gemacht haben. Das war das habe ich hier in Bayern noch nicht gesehen. Hier kriegst du ja Currywurst immer als ganze Wurst, dann ist ein bisschen Ketchup und Currypulver drauf. So. Aha, okay. Das schimpft sich dann hier Currywurst. So. Davon mal ab. klar kann man essen, ist aber eigentlich keine Currywurst. Und da gab es ja diesen Apparat, wo du die oben reingestellt hast, in so ein Kölschglas. Dann hast du Knopf gedrückt und dann wurde die ja quasi geschreddert hier, ne? Genau, dann geht das so zack, zack, zack, zack. Zack, zack, zack in handliche kleine Stücke. Habe ich hier in Bayern noch nie gesehen, so ein Ding. Aber das habe ich immer in Erinnerung, wenn ich an Currywurst denke. Vor allem das Geräusch und was diesen Toni betrifft, also wo du es, selbst wo du es mir getwittert hast, hatte ich diesen Geruch und diesen Geschmack. Das ist ja so, das ist irgendwie so tief drin. Das kennt Hatti vielleicht auch oder auch hier die Leute, die uns zuhören. Es gibt so Sachen, da reicht, wenn du es hörst oder dich nur dran erinnerst. Und da ist ja fantastisch, wie das menschliche Gehirn funktioniert an der Stelle, ne? Dass du dann dieses, irgendwie kommst du dann so nicht richtig greifbar, aber irgendwo ganz, ganz weit hin ist dann da, ne? Das, ja. Ja. Dementsprechend werde ich auch mal das in Angriff nehmen. Hatte aber jetzt die Essensplanung für diese Woche schon abgeschlossen. Schon durch. Muss ich dann verschieben. Oder zwischendurch mal heimlich machen. Und dabei war mir dann auch eingefallen, wo ich mir das so aufschrieb, dann war ja die andere Sache die, wenn Backhäuser dann mal in die andere Richtung, also Bergisches Land ausflogen, dann war das ja meistens Wuppertal. Und da gab es ja dann am Alten Markt einen der wenigen McDonald's, die es damals gab. Oh ja. Jo, einen der ersten. Den gibt's auch immer noch, diesen McDonald's. Da bin ich jetzt letztens nochmal dran vorbei. Und da ist es, da geht's mir auch jedes Mal so, wie du gerade erzählst, Klaus, so dass man so Geschmäcker so intensiv erinnert. Und ich weiß noch genau, wie das geschmeckt hat, als ich das erste Mal in so einen Quarter Pounder reingebissen habe. Das war ja was das geschmacklich bis da für mich noch gar nicht gab, ja. Und genau diesem Geschmack, den finde ich nicht mehr, ne? Also wenn du jetzt heute so ein, wie heißt der jetzt, Hamburger Royal oder was bestellst, ne? Das ist irgendwie nicht das Gleiche. Nee, das ist auch, hat vielleicht auch ein bisschen was mit Verklärung zu tun oder so, sage ich jetzt mal. Das kommt, da wird der Sam sich erinnern. Wir sind ja mal durch Polen und Litauen getourt. Oh ja. Weißt du, welche Geschichte kommt? Magst du sie erzählen oder soll ich schnell? Nee, hau mal rein. Rotkohlburger kommt jetzt, ne? Nee, der Rotkohlburger kommt nicht. Die besten Spaghetti unseres Lebens. Oh Gott, ja. Mit Kevin allein in New York. Mit Kevin allein in New York. Im Original mit polnischen Untertiteln. In einer, irgendeiner polnischen Kneipe, Imbiss, keine Ahnung. Schwer zu sagen, ja. Schwer zu sagen. Ich sag mal, Plastikstühle Plastiktische und der Fernseher lief, dieses Kevin allein in New York war zu schauen und da gab's Spaghetti Bolognese, die haben wir uns da bestellt und das waren die besten Spaghetti, die ich bis jetzt in meinem Leben gegessen habe. Hängt aber eng damit zusammen, dass wir vorher 10 Tage durch Polen und Litauen getourt sind und der Speiseplan hatte sehr oft gekochte Fleischwurst im Angebot mit Senf. Unser damaliger Tontechniker nämlich scheinbar billig geschossen hat in der Metro. Ich habe keine Ahnung. Der hat einen relativ normal großen Koffer mitgehabt, weil es war ja nicht viel Platz. Wir waren nur mit dem Auto unterwegs, ohne Hänger. Mit Sam war dabei, der Dad war dabei, der Tontechniker, wie hieß er jetzt noch? Albert. Der Albert war dabei, ich war dabei und meine Frau war dabei, glaube ich, damals. Ja, genau. Die war genau. Auch ach, das war schön, das weiß ich noch. Ja. Irgendwann kam er sonntags auf und sagt, ja, das mit der Fleischwurst und heute habe ich aber mal was Besonderes vor und heute mache ich mal Tomate mit in die Fleischwurst. Ja, genau. Und ich weiß nicht. Hurra! Ich bin immer noch der Meinung, dass der in seinem Koffer nur noch eine Unterhose und ein paar Socken drin haben konnte. Mehr ging gar nicht. Der hat jeden Tag hatte irgendwo 2 so Ringe Fleischwurst aus diesem Koffer rausgezaubert. Jetzt ist natürlich auch, muss man dazu sagen, das war im Sommer. Es war auch, es war schon recht warm. Und wir haben ja nur keinen Tourbus gehabt oder so, sondern wir hatten irgendein Opel Omega Kombi, dunkel, warm. Es war tierisch warm in diesem Auto und die Kühlung dieser Fleischwaren war, glaube ich, die Kühlkette heißt, es war öfter unterbrochen während dem Transport. Das heißt, die wurde auch immer herzhafter, diese Wurst. Ja? Also so, der Nitratgehalt ist das wahrscheinlich, wenn sowas warm wird, der ist höher, glaube ich, ne? Bei Räucherwaren. Auf jeden Fall. Oh ja, und dann nach ja, guten 9 Tagen, ja, warmer Fleischwurst, gab's dann mal endlich Spaghetti. Die waren stimmt, bestimmt, ja. die waren bestimmt, waren 0815 Dinger, aber wie gesagt, das ist dieses, wenn du lang soweit nicht gehabt hast, also wir haben uns gefreut wie die Schneekönige. Und selbst das Fernsehprogramm war toll, weil wir hatten ja auch keinen Fernseher gehabt und nichts da, die 10 Tage und das erste Buch war schnell durch. Ja, das war auch so, da war ja eh so ein Hals über Kopf Ding ins Unternehmen. Wir sind ja dann gefahren von der Dad ist bei uns losgefahren, dann ist er nach Kassel, hat mich mitgenommen, dann sind wir über Zittau? Ich glaube über Zittau nach Zittau, Warschau auf jeden Fall. Ja, Zittau oder Garbert, ja, wir hatten ja Bekannte im Osten damals, ne? Da musste man dann vorbeischauen. Bei uns war ja eh damals so, wir hatten ja damals nicht viel, bei uns haben ja die Leute aus der DDR haben uns ja die Päckchen geschickt damals. Ne? Das darf man nicht vergessen, wir hatten ja nichts. Und ja, da sind wir da vorbei und dann ging dann über Poznan, Warschau und dann hoch nach Litauen, nach Kaunas. Ja. So, dann kommen wir da oben an, da gucken die uns ganz groß an. Was wollt ihr denn hier? Ja. Ach ja. Da war das nämlich gar nicht so klar, dass wir da spielen. Und ja, zwar nee, muss man dazu sagen, der ganze Brief war ja noch fast Briefverkehr. Ich weiß gar nicht, gab es schon Mails? Ja, gab es. Gab Mails, Fax, es gab Telefax. Es gab Fax, Telefaxe, ja, gab es. Genau. Ist bei Fax gelaufen. Und das war dann die Mischung. Unser Dad mit einem recht rustikalen Englisch ausgestattet und auf der Gegenseite ein litauischer Mensch mit ähnlich gutem mit dem gleichen rustikalen Englisch. Ja. Die waren sich einig auf jeden Fall. Die waren sich einig, dass da eine Veranstaltung schon stattfindet, aber Musik war da nie geplant. So. Das heißt, wir reiten da hoch, immer schön Fleischwurst bespickt. Kommen da an, ja, ist nichts mit Spielen. Und dann sind wir irgendwie, der Fatty ist dann auf den nächstbesten Campingplatz und hat dann da auf dem Campingplatz, da gab es so eine kleine, ja, wie so eine Kantine, so ein Restaurant halt. Mhm. Da hat er dann einen Spontan-Gig aufgerissen für uns, da haben wir dann gespielt. Das war auch nett. Da war da ich gab, ja nicht, da nee, war da ich du nicht, da warst nicht du mit, weil ich auf Hochzeitsreise war. Du wolltest ja nicht. Und das heißt, die Tour, die verlief dann noch ein bisschen anders. Wir hatten gespielt, da war ich nämlich mit Hochzeitsreisegepäck zipp und zapp mitgefahren bis Wittenberg und da haben wir vor der Schlosskirche gespielt auf dem Event 2000 Tage bis zum Jahr 2000. Und ich meine, von da werdet ihr dann weitergefahren in Richtung Litauen. Das ist durchaus möglich, ja. Es ist, also, aber habe ich nicht mehr alles so ganz eine irre Tour. Und ich sag mal nur so, ne, wer das überlebt, das ist ähnlich wie mit den Zecken, ne? Musiker überleben so einen Atomkrieg auch. wenn die das schaffen, sich eine ganze Woche von warm gehaltener Fleischwurst zu ernähren. Auf jeden Fall riesig. Naja, um das abzuschließen, auf dem Campingplatz gab es dann zumindest mal ein kaltes Bier. Ach so, ja, erst nicht. Und ja, genau, aber das gab es erst, nachdem wir das erste Set gespielt haben. Da haben sie begriffen, dass wir irgendwie doch vielleicht nicht so ganz die doofen Deutschen sind, sondern welche, mit denen man auch reden kann. Weil wir hatten das vorher schon 2, 3 Anläufe gemacht, dass man gerne ein kaltes Bier getrunken hätte. Ja, das war, Fakt war da, ne, wir haben kein kaltes Bier. Da haben sie uns so 2 Fläschchen was Warmes in die Hand gedrückt und wieder weggeschickt. Ah. Ja, und an dem Abend, so nach den ersten 3, 4 Liedern, da standen dann, ich gibt's auch noch Fotos, glaube ich, davon, da standen aber ungelogen auf einen Schlag 6, 7, 8 volle Glas Bier vor uns auf dem Tisch. Weil jeder dann von den Leuten, die zugehört haben, einen ausgegeben hat. Siehste mal, das war so ein bisschen versöhnlich. Ich denke mal, das war auch dann die letzte Chance, diese Fleischwurst zu überleben. Dass man da noch ja. Hat. Innendesinfektion. Ich meine mich zu erinnern, dass der Vater sogar dem kleinen Sam damals was angeboten hat davon, weil es kalt war. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Da haben wir vereinbart, dass ich da nicht drüber reden soll. Jetzt ist ja egal. Jetzt können wir ja mal hier die Katze aus dem Sack lassen. In so einem kleinen privaten Podcast geht das. Das war das erste kalte Getränk seit 3, 4 Tagen. Du hast ja sonst da hat ja keinen Kühlschrank dabei. Wir hatten lauwarme Limo. Wir hatten ein Zweimann-Zelt mit und eins, wo eigentlich nur einer reinpasst, und da haben dann zwei große Erwachsene drin gelegen. Also das war ja so nicht geplant, dass wir zelten. Das war ja geplant, dass wir irgendwo hinfahren, wo dann Unterkunft und Essen und gescheite Toiletten und sowas ist dann. Ne? Die Toilettenfrage auf polnischen Campingplätzen möchte ich an der Stelle mal jetzt nicht weiter. Auf Litauischen, oder? Das war schon in Polen. Okay. Kennst du Vater, der ist dann, wir haben zusammen, ja, dann fahren wir jetzt erstmal, dann ist der wie eine angesenkte Sau. Ja, über die Autobahn. Alles, was der Opel hat, ja. Musste der erstmal Adrenalin rausfahren. Ja, genau. Diese ganze Geschichte enthielt auch noch eine Übernachtung auf einem Bauernhof, auf einer Wiese. Das war auch so ein typischer Hans Werner. Ich halte jetzt hier an und dann bauen wir da auf. Ist der irgendwo rechts rangekurbelt. Und dann kam direkt so eine ältere Frau da aus dem Bauernhaus raus, und mit Händen und Füßen habe ich dann geeinigt, dass wir da übernachten dürfen. Und da gab es dann in der Früh ganz, ganz frische Milch. Mm. Ganz frisch. Jetzt lass mich raten, warm. Warme Milch, ja. War noch warm, ja. Dafür war Euter warm. Dafür war das Wasser aus dem Brunnen, um sich in der Früh zu waschen, umso kälter. Ja. Und braun. Und braun. Rostrot. Ja. Ja, gut, da wollten wir aber eigentlich heute gar nicht hin, aber macht nichts. Jetzt sind wir mal da, ne? Das fällt mir so ein zum Thema Essen, was du nicht vergisst. Die besten Spaghetti der Welt gibt's in Augusto, glaube ich. Augusto war das. Augusto hieß genau. Das, ja. Und Kevin allein in New York auf Polnisch mit ja. Untertiteln. Herrlich. Hat dem Film nicht geschadet. Auch nicht genützt, aber auch nicht geschadet. Ja, hat ihn nicht viel schlechter gemacht. Vor allem, das muss ich noch dann dazu erzählen, die Untertitel, das muss man sich so vorstellen, auch das Polnisch, wir haben doch irgendwas anders noch gesehen, da war das so, dass da es gab noch einen Sprecher. Ja, da ja, war ein Erzähler ja. Dann auch noch irgendwie. Und jetzt sagt er... Ja, genau. Du hast das Original gesehen, den Film so gesehen, und die haben das nicht synchronisiert, wie wir das kennen, sondern das war einer und derselbe, der den ganzen Film dann erzählt hat. Und jetzt geht der Kevin die Treppe hoch und sagt, hier kommst du nicht durch. Und der Räuber sagt, ach, aber hallo. Dann habt ihr den Kommentar für Sehbehinderte gehört. Oder das. Ist ein Hörfilm oder was? Oh, ja. Herrlich. Schön. Ja, da schwimmt alles ein bisschen, aber das war lustig. Ich meine, da könnten wir ja in der Tat mal so eine Zeitpunkt Next Blues Generation Sonderfolge machen, mit was wir alles auf irgendwelchen Gigs erlebt haben. Ja, das können wir als Rubrik hier reinnehmen. Dann überlegen wir uns immer ein Konzert und nehmen das hier mal nachträglich auseinander noch. Ob das wirklich so schön war, wie wir das zu Hause dann erzählt haben bei Mutti. Genau. Los, wenn wir heimkommen, ihr sagt nichts. War das alles super. War alles super. Und ihr habt Spaß gehabt. Was habt ihr gehabt? Ja, Spaß, Papi. Ja, wir haben Spaß gehabt, Papi. Ja, das mit den Spielen geht auch bestimmt wieder weg. Ja, ja, ja. Ja, freue ich mich schon auf jetzt nächstes. Dieses Wochenende, Quatsch, am Donnerstag geht's ja los Richtung Leipzig und dann ja. Weiter Richtung Klingenthal, genau. Ja, dann erzählt genau. Ihr zwei doch mal, was ihr davor habt. Ich bin gleich wieder da. Ja, wir sind, oder ja, Sam, wir sind ja dann in Leipzig am Kirchentag auf dem Weg. Mhm. Auf dem, wie hieß der Platz? Augustusplatz? Boah, jetzt muss ich anfangen zu googeln, ja. Ja, ich meine schon. Ich war mal in Leipzig, da haben wir mal eine Stadtführung gemacht, da sind wir auch auf dem Augustusplatz längs gekommen. Das ist schon, also das ist schon toll, da vor dem alten, ich glaube, Rathaus oder so, da zu spielen. Das wird bestimmt schön, genau. Und dann, da werden wir am Vortag ja anreisen in Leipzig. Leipzig. Und ich habe mal ganz vorsichtig den HWB gefragt, wie ist denn das mit der Unterkunft geregelt? Ah, siehste, das habe ich noch nicht gemacht. Das wollte ich auf mich zukommen lassen. Sollte ich einen Schlafsack mitnehmen? Die Antwort war so ein klein bisschen ausweichend. Also wenn du fährst, wann fährst du los von Hamburg? Am Mittwoch schon oder Mittwoch? Ja, ja. Mal sicherheitshalber eine Penntüte einpacken. Ja. Das ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Genau. Ja, das spielen wir dann am Vormittag. Und dann geht's weiter nach Klingenthal. Und da ist dann auch Motorradfahrergottesdienst in Klingenthal. Und genau, da spielen wir dann morgens beim Gottesdienst mal ein paar Liedchen und schließen dann noch ein Kurzkonzert an. Und dann, jo, dann geht das am Samstag ja wieder nach Hause zurück. Genau, ja. Oh, da freue ich mich drauf. Das wird schön. Ja, ich bin auch mal, es wird auf jeden Fall mal wieder spannend, Leute kennenzulernen. Ich glaube, in Klingenthal ist dann so, dass wir dann tatsächlich bei irgendwelchen Leuten untergebracht sind. Da werden wir aufgeteilt und dann müssen wir da irgendwie zurechtkommen. Ja, ich bin mal so sehr gespannt. Und das wird. Da bin ich nicht so scheu. Ich fahre ja wieder weg. Wichtig ist, immer alles mitnehmen, auch Unterwäsche, wieder mitnehmen. Ne? Das hat ja mal, einer unserer Bassisten hat ja mal Unterwäsche im Quartier liegen gelassen. Das war also nicht ganz so rühmlich. Ja, vor allem, weil die Hausdame hat dann bei unserer Mutter, glaube ich, angerufen. Oder genau. Einen Brief geschrieben, weiß ich jetzt nicht so genau. Und sich halt bitterlich beschwert, dass das halt so nicht geht, dass einer ihrer Jungs da die Unterwäsche liegen lässt. Und die ist halt mit Sorge auf euch zugegangen. So habe ich das in Erinnerung. Jipp. Wir waren es dann mal wieder. Welcher ihrer Jungs denn die Dreistigkeit hat, die Unterwäsche bei der Dame liegen zu lassen? Ach ja. Und das, wir waren es aber nicht. Nee, diesmal war das nicht. Als ob wir uns getraut hätten, diese Unterwäsche auszuziehen. Überhaupt auszuziehen, jo. Das war eine interessante Bude übrigens. Da gab es eine Dusche und diese Dusche, die war zum Flur hin, hatte die diese Glasbausteine, als damit das Badezimmer irgendwie indirekt beleuchtet wurde. Und das ist natürlich das Beste ever, ne? Du bist fremd irgendwo, betrittst die Dusche und stellst fest, ah, Glasbausteine Richtung Flur. Okay, ich muss nicht duschen. Alles gut. Ach, schön. Ach, nee. Ja, und dergleichen mehr. So, aber das vielleicht, ja, da, hey, das erzählen können wir ja in 4 Wochen können wir ja erzählen, wie, was erzählen, da so war, sich ja. in Leipzig ereignet hat. Ja, ich bitte darum. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich werde ja nicht zugegen sein. Ja, schade, das ist echt ein Jammer. Ja, ja, das machen wir ein andermal. Aber das kriegen wir schon irgendwann. Ja. Machen wir das. Das kriegen wir schon. Aber ich habe eben nur mit einem Ohr gehört, Dusche mit Glasbaustein. Ich weiß, was du gesagt hast. Ja. Das ist genauso ein Abtörner wie Toilettentüren ohne Schlüssel und der Griff ist zu weit weg. Ja, das ist wenn du fremd bist. Und nichts zum drunterstellen, ne? Gib nichts Unangenehmes. Und noch einen großen Spiegel an die Tür gehängt. Ja, auch gut. So vis-à-vis kannst du dann so genau schauen. Smiley, mach ich ein Scheißgesicht. Ach, so sehe ich dabei aus. Das mit dem Bluthochdruck muss ich mir doch nochmal überlegen. Ist da jetzt ein Wunder, dass ich nicht umfall dabei. Ist da jetzt eine Ader in meinem Auge geplatzt? Oh, das war einer für auch von nix. So. Sehr schön. Matzisch. Ja, da wünsche ich euch viel Spaß. Ja, danke, dass. Das wird bestimmt. Könnt ja mal ein bisschen das Twitter bedienen derweil, wenn ihr schon unterwegs seid. Ja, definitiv. Powerbank mitnehmen und Fotos machen. Instagram oder weiß ja nicht, ob es da Netz gibt. Ja, in Leipzig. Da gibt es bestimmt irgendein Netz, wird es da geben. Wahrscheinlich besser als hier in der bayerischen Provinz. Die Ronja war gestern in Düsseldorf. Oh, da war Japan-Tag, das mal sowieso. Ne? Und dann waren in Düsseldorf mal ein bisschen mehr wie eine, was weiß ich, wie eine halbe Million Leute in der Funkzelle. Und schon ging da nichts am Mobilfunknetz. Oh. Und das in der Landeshauptstadt. Na, da sag ich mal, Mahlzeit, ey, da kann der Herr, wie heißt der jetzt, der neue? Armin, kann da mal was tun. Ja, ihr hattet ja Wahlen. Ja, wir, bei uns. In Nordrhein-Westfalen. Unser Landesvater heißt jetzt Armin und ist keine Frau mehr, keine Landesmutter, sondern Armin Maywald. Landesvater. Hey, Glückwunsch. Maywald. Nicht Armin Maywald. Nee. Nee. Für Leute, die nicht ad hoc wissen, wer Armin Maywald ist, das ist der ältere, nette Mann von der Sendung mit der Maus, der Sachen so schön erklärt. Genau, oh, den habe ich gestern noch gesehen im Fernsehen. Das, ja, das war eine tolle Sendung überhaupt. Ja. Ja, aber ich glaube, über die Wahlen brauchen wir uns nicht groß unterhalten. Nee, das gibt heute zwei Themen, die haben wir, da habe ich hier so einen Zettel. Politik. Da sind die rot durchgestrichen. Da steht einmal drauf NRW-Landtagswahlen. Nee. Und dann steht da die Abkürzung ESC 2017, beides rot durchgestrichen. Ah, sehr gut. War der Zensator bei dir, Zensor. Das ist alles im Rahmen, den Weltfrieden zu halten. Den Weltfrieden. Genau. Waffelbacken für den Weltfrieden. Ja, das, in der Tat. Das beruhigt ungemein. Waffeln backen. Gut, ich habe auch hier mal nachgeladen derweil. Sehr gut, gut gemacht. Nachladen ist immer gut. Ich nehme mal ganz tapfer ein Bierchen mit runter ins Labor, um dann festzustellen, das reicht dann nicht. Das ist eigentlich, bevor es losgeht, schon. Ja. Hilft ja nichts. Ja, Hatti ist still geworden. Hatti, wir trinken mal einen auf dich derweil, ne? Ja, ist oder? Schön. Ich bin ja nur Gast hier. Ich mische mich da ja nicht ein. Ich bin schon kurz sag ich, ein bisschen eingenickt. Ich wollte nebenbei Netflix gucken, aber irgendwas funktioniert nicht. Wir machen zwischendurch an unsere Gäste immer mal so einen Weckruf und sagen Plöpp. Ach, okay, alles klar. Hallo. Plöpp. Prost. Ja, ich habe keins mehr. Ich habe also nur ein Bier getrunken und habe gedacht, naja gut, das reicht. Oh. Der Schnitt des Backhaus-Castes liegt da so bei 1,5 bis 2 Stunden. Reicht, aber wie Klaus schon gerade gesagt hat, reicht nicht. Nee. Manchmal so. Hast du denn deine Kirschen auch schon alle gegessen, der Haribo-Kirschen? Ja, die sind schon lange alle. Ich bin jetzt mittlerweile bei, wie heißen die Dinger? Party Cracker. Mit Pizzageschmack? Hä? Mit Pizzageschmack oder Käse? Nee, die sind im ganz normalen Geschmack, sind salzig, aber ich wollte davor nicht reingerätschen. Ich fand das so interessant mit eurer Currywurst und so. Und es gibt eine Firma, die Gewürze herstellt, Ankerkraut. Mhm. Kenne ich, ja. Ja, und Ankerkraut hat es sich wohl gerade auf die Fahne geschrieben, wir sind jetzt lustig. Die haben nämlich jetzt Geschmacksrichtungen Einhorn, Männergrippe, habe ich gesehen, Mango Number 5, Hamburger Hafen Currywurst, also total lustig, wenn man auf die Seite mal geht, also wie das allerdings alles so schmeckt, weiß ich nicht. Einhorn habe ich mir sagen lassen, schmeckt halt irgendwie süß oder so, und die haben da irgendwie alles auch irgendwie, was weiß ich, irgendwie Brathähnchen und keine Ahnung. Ein Einhorn klingt so nach Bertie Butts Bone oder so, vom Potter Harry. Gibt es auch in Popel und Kotze. Ja, stimmt. Ich werde auf jeden Fall berichten. Also wir haben nur Mango Number 5 hier. Das schmeckt halt nach Mango. Na gut. Das Hamburger Hafen Currywurstgewürz. Ja, irgend sowas. Ja. So. Sam, wie schmeckt denn die Currywurst im Hamburger Hafen? Nach Fisch wahrscheinlich dann. Nach Fisch. Ja. Nach Fisch und Diesel. Hey, lecker. Und Feinstaub. Oh, klasse. Und eine Sturmflut. Fisch und windig. Es ist viel Wind in der Currywurst. Viel Wind um nichts, ja. Nur heiße Luft. Außen hart, innen hohl. Ja, das kann man ja für viele Sachen so unterschreiben. Außen hart, innen hohl. Ich lasse den mal ein bisschen wirken. Ich gebe mal den Zuhörern mal 10 Sekunden, um darüber nachzudenken. So. In Ruhe das Hashtag einzugeben. Ja. Oder bei Google mal zu suchen. Schön. Oh, Katastrophe. Was jetzt? Lagerbier hell. Ja? Da steht drauf 8.17. Ich weiß jetzt nicht genau, das soll ja eigentlich das Haltbarkeitsdatum sein, ne? Mindest. Ja, Mindest hat nicht gehalten bis jetzt. Ist alle. Nee, so lange hält das nicht. Das ist blöd. Meins soll bis 10.17 halten. Das bei 20 Flaschen können wir mal hochrechnen. Viertel nach 12. Nee, wenn das bis 2017 halten soll, dann muss ich jetzt anfangen aus dem Ding zu trinken. Aus dem, Pinchen, wie heißt das, oder? Fingerhut oder was? Fingerhut, ja, genau. Oder aus dem, die machen ja immer so ein Gebinde schon dabei, wo man raustrinken kann, den Kronkorken. Die Kronkorken, ja. So klingt meinst, das dann. Meinst du, das wäre die Dosierkappe dafür? Genau. Ich bin noch nicht drauf gekommen. Oh, das gibt aber Sauerei wahrscheinlich. Ja, nicht versuchen. Schön. Ja, habt ihr noch was auf dem Herzen? Ja, ich würde ganz gerne da das Ding jetzt mal einlösen, dass ihr eure Brüder also, beschreibt. Genau. Das wird hier nicht vergessen. Ich habe hier nämlich auch einen Notizblock und da steht nämlich drauf, sie versuchen sich herauszureden. Nein, sie versuchen nur Zeit zu schinden. Ja, ich, in der Zeit, was ihr geredet habt, habt ihr ja gar keine Chance gerade zum Nachdenken. Aber Frank, beschreib doch mal deinen Bruder in einem Satz, den Sam. Also, in einem Satz. Mal eben überlegen. Ich muss den Satz mal gerade schriftlich ausformulieren. Also, der Sam ist ein großer kleiner Bruder mit IT-Kompetenzen, der ganz hervorragend Gitarre spielen kann. Punkt. Ja, super. Genau so. Cool, ne? Ja, genau. Ich kenne das Spiel. Ja, und der Sam, was kannst du über den Klaus sagen? Der Klaus ist ein kreativer Querdenker mit Verständnis von Genuss und ein angenehmer Zeitgenosse. Oh. Da bleibt für mich ja nur der Frank übrig, oder? Ja. Ja. Jeder sollte einen Frank haben. Sehr schön. Sehr schön. Somit erklärt sich auch die Kreativität, die Sam gerade meinte. Ja, ich bin immer gern bereit, das unter Beweis zu stellen. Überall, zu jeder Uhrzeit. Das ist bei Kreativität und Querdenken sich ins Gehege kommen. Da kommt manchmal nur noch ein leises Das ist aber der berühmte Backhaus-Seufzer, ne? Den, ja. Den gibt's immer mal zwischendurch. Der ist halt so, ne? Das muss auch sein. Der sowohl positiv wie negativ besetzt sein kann. Manchmal ja. Ein Ausdruck der Verzweiflung oder auch des Wohlfühlens sein kann. Genauso wie Ausdruck des Erstaunens oder der absoluten Hilflosigkeit. Kurz gesagt. Das Blöde ist, er klingt immer gleich, sodass er schlecht zu dechiffrieren ist. Das ist ja nicht unser Problem. Ne? Nö. Ich habe den schon gehört nach einem guten Essen. Ich habe den schon auf Beerdigungen gehört, auf Hochzeiten, bei Kindstaufen. Versuch mal Chinesisch zu lernen. Das ist eine ganz ähnliche Kiste. Ja, neulich entfleuchte mir einer bei einem Teammeeting bei uns in der Firma. Juhu! Ihm ist einer entfleucht. Ne? Ja, das kann passieren. Auch wenn einer entfleucht, ist es sehr hilfreich, das akustisch zu überdecken. Man mit muss einem gleich. Ne? Dann kann er auch gerne mal etwas länger gezogen sein, hinten im Abgang. Ja. Also. Gesundheit, Prost. Ja. Ich denke, das ist verstanden. Hatti, wo du da gerade auch dabei bist, du interessierst dich ja doch für die Backhaus-Family so ziemlich sehr, höre ich immer so raus. Und wir haben uns hier was mal vorgenommen, The Making of Backhaus Cast. Aha, das heißt? Ich muss. Da bin ich schon baff jetzt. Oh, ja. Ich möchte jetzt gerne sehen können, was Leute gerade vermuten, was jetzt kommt. Oder hoffen oder befürchten. Oder befürchten oder denken. Ja. Oder was auch immer. Ich bin gespannt. Ja, The Making of Backhauscast. Eigentlich gibt es gar keinen Backhauscast. Eigentlich müsste das der Frauenhoff-Cast sein. Jetzt holst du aber ganz, ganz weit hinten aus. Die Frage ist, warum, ne? Mach mal. Ja, das ist so, das ist unser aller Opa, was wohl Erzeuger unseres Vaters ist. Der hieß nämlich gar nicht Backhaus, sondern Frauenhoff. Und der lag verwundet in einem Lazarett. Und in diesem Lazarett hatte eine Diakonisse Dienst, die Diakonisse Backhaus. Und die hat sich gekümmert. Wie ging es dann weiter? Frauenhof, die haben MP3 erfunden, ne? Ah. Wahnsinn. Das Frauenhofer Institut. Vielleicht solltest du den Begriff Diakonisse schnell noch erklären. Ah. Weil ich glaube nämlich, bei uns sitzt der sehr tief, aber ich weiß nicht, ob da jeder was mit anfangen kann, was eine Diakonisse eigentlich genau ist. Irgendwas mit Kirche. Irgendwas ja, mit Kirche stimmt, ja. Genau, das sind Diakonen kenne ich irgendwie. Genau. Das ist irgendwie was Katholisches ist es, ne? Und die Diakonie kennt man ja auch, ne? Die ja. Diakonie als Einrichtung, ne? Und früher war das halt, ist ja evangelisch, ne? Und die Frauen, die da arbeiten, das waren die Diakonissen oder sind es auch immer noch Diakonissen, und die hatten halt ähnlich wie das in der katholischen Kirche bei den Nonnen ist, haben die sich gedacht, sie bleiben ehelos, ja, und investieren sich ganz in ihre Arbeit. Ja, und wo die Liebe so hinfällt, da kann das passieren, dass so eine Diakonisse ihrem ursprünglichen Auftrag nicht mehr ganz gerecht wird und sich halt verliebt in den Schwerst- oder in den verletzten Soldaten Frauenhoff. Ja, und das ist im Prinzip the making of Backhauscast. Seitdem geht in der Familie Backhaus die Grundvermutung, dass die Großmutter alles schuld sei. Ah. Was auch immer. Also, dass wir Musikanten sind, ist die Schuld. Dass wir Querdenker sind, ist die Schuld. Und dass wir existieren, ist die sowieso schuld. Ja, Musikanten insofern, weil der Hugo Frauenhoff, der war Opernsänger von Beruf. Ja. Da kommt es schon mal her. Das ist uns so erzählt worden, zumindest. Ja. Das ist natürlich hier diese ganze Mischpoke auf so einer schlecht nachgedrehten Folge von Die Dornenvögel irgendwie entstanden ist. was man erstmal auch für sich selber wegstecken muss. Die fliegen heute wieder tief, die Wortwitze. Mann, Mann, Mann. Aber Fakt ist, dass unsere Großmutter väterlicherseits, wo sie dann schon ziemlich alt war, so nach und nach ausgepackt hat, was da so alles passiert ist, mit einem Grinsen im Gesicht wie ein junges, verliebtes Mädchen, muss man sagen. Und dementsprechend, könnte ich mir schon vorstellen, das hat bestimmt Spaß gemacht. Ja. Dann wissen wir ja zumindest, wo jetzt der Backhauscast herkommt. Ja, auf jeden Fall können wir ihr doch wirklich dankbar sein, dass sie sich das nochmal überlegt hat mit ihrem Diakonissendasein. Sonst wären wir jetzt so nicht vorhanden. Ja, dann tadet uns aber auch nicht kratzen, ne? Aber das ist jetzt dann natürlich das ist eine philosophische Betrachtung. Ja. Die mal so um am Sonntagabend vielleicht noch nicht führen soll. Ja, genau. Making of Backhauscast. Ja, während des Krieges. Ja, Leider waren wir damals noch nicht so weit, mit gerade auch mit dieser Großmutter mal ein Gespräch zu führen, zusammen mit einem Aufnahmegerät. Das ärgert mich mittlerweile sehr. Ja, das... Die Möglichkeit hätte ja auch da schon bestanden. Das ist ja jetzt... Ja, Tonband gabelt ja schon seit irgendwann. Irgendwie hätten wir das schon hingekriegt. Ja. Das ist, nee, aber die Idee hatten wir einfach nicht. Aber das ist schon eine ganz kuriose Geschichte, auch wie es dann dazu kam, dass dann später, also der Großvater, der ist dann auch früh verstorben und dann war natürlich die Mutter Backhaus mit ihrem Sohnemann war dann alleinstehend und dann musste die natürlich irgendwie auch versorgt sein. Ja, und wie es dann dazu kam, dass dann aus dem Frauenhof wieder ein Backhaus wurde und wie es dann weiterging, das können wir ja immer mal zwischendurch aufklären, wie es so mit den Backhäusern da an der Stelle weiterging. Ich hatte jetzt schon Sorge, du hättest irgendwo so ein altes Tonband noch aufgekramt, wo der Vater uns aufgenommen hat, wo wir Kinder waren. Weil da gab es nämlich auch schon Backhauscast mit dem guten Telefunken-Tonband. Ja, das stimmt. Ja, nee, ich habe das auf MP3. Sag mein Papa, Auto. Auto. Mein Papa, Auto. Okay. Aber sag das mal Auto, hat sich Papa. Ja, hat sich ja zum Glück rausgewachsen. Auf lange Sicht. Wir sind schon ein ganzes Stück weiter. Sam, gibt's von euch eigentlich auch Aufnahmen? Hat der Vater das mit euch auch noch gemacht, oder? Ja, zuhauf. Wir durften ja, wir hatten ja das große Glück, dass er diese riesengroße Super 8 Sammlung hatte. Mit hier alten Looney Tunes. Und er hatte aber keinen Super 8 Projektor, der die Tonspur abspielen konnte. Er konnte ja nur das Bild. Ja. Und dann hat er uns irgendwann an einem verregneten Samstag ins Wohnzimmer gesetzt und hat aufgebaut, Mikrofone. Er hat gesagt, so, ihr guckt jetzt den Film und dann vertont ihr, was ihr glaubt, was die Leute sagen. Und hat das gnadenlos aufgenommen. Ach, das kenne ich gar nicht. Und das hat er sogar zusammengeschnitten. Das gab's als VHS und mittlerweile als DVD bei ihm. Das ist in diesem Giftkoffer, den ich übrigens erbe, habe ich verstanden. Hast du schon dein Post-it dran gemacht? Ich habe da schon mal ein Bügelschloss drüber gemacht, nur zur Sicherheit. Ah ja. Nee, aber das ist ganz schön. Das ist halt so, was halt so ein Sonntagnachmittag ist. Ne? Also so 5 Stunden Super 8 Filme, alles was irgendwie Bugs Bunny gemacht hat, glaube ich. Und wir haben das halt nochmal vertont zu dritt. Mit Audiokommentar dann auch. Ansonsten seid ihr ja die Generation, die quasi permanent von einer Videokamera begleitet wurde. Ja, auch das ist ja so ein bisschen euer Werk. Ach ja, stimmt. Ich kenne diese Aufnahmen alle nur in Schwarz-Weiß. Das kann sein, weil ich durch den Sucher geguckt habe. Du kennst auch 4 Stunden polnische Autobahn nur in Schwarz-Weiß. Ja, und ich hätte Stein auf Bein geschworen, die Welt war bis in die 90er Jahre nur Schwarz-Weiß. Und die kleinen Geschwister waren auch nur Schwarz-Weiß. Genau. Als schwarz-weiße Männchen sind die durch die Küche gehüpft. Und ganz klein. Ganz kleine Geschwister. Oh, da müssen wir mal. Ja, da warten wir aber nicht, bis du das erbst, bis wir das mal anschauen, oder? Nee, der Vater hat das alles digitalisiert, da können wir eigentlich froh sein, dass der sich zurückhält, weil der hat ja auch den Zugang zu diesen modernen Medien, theoretisch. Ja, da wären wir praktisch alle am Arsch. Also. Du wolltest sagen, es ist gut, dass wir den bei YouTube haben sperren lassen, meinst du? Ja, doch. Wenn sie mal eine Anfrage kriegen. Ja. Den Twitter-Account als bedenklich eingestuft. Mit der und der IP. Aufs gehen. Joa. Ich habe nichts mehr. Nö. Auf meinem Zettel. Ich auch nicht. Und was? Zettel. Ich könnte meinen Zettel mal noch fotografieren wieder. Du könntest deinen Zettel noch gerne fotografieren. Ja, dann stelle ich das mit auf den Blog. Ach je. Käsekästchen gemalt oder so nebenbei. Ja, natürlich male ich mal immer nebenbei. Okay. Hangman. Das ist entspannt. Wenn schon das Bier alle ist, dann muss man wenigstens mal. Ich gehe mir jetzt ein Bier holen. Nee, ich habe leider keins mehr. Ich kann leider nicht mehr mitspielen. So. Zack. Das hat man bis hier nach München gehört. So eine alte so eine alte Polaroid kommt da jetzt raus. Genau, und dann schicke ich dir das Polaroid-Foto per Post. Und ich scanne das hier ein. Sind wir mal auf der Qualität gespannt. Das macht Sinn. Ja gut, wenn keiner mehr was hat, würde ich mal mich an der Stelle, ich denke, oder wir drei uns auf jeden Fall ganz herzlich beim Hatti bedanken fürs Vorbeischauen. Jo, danke Hatti. Ja, das hat mich natürlich gefreut. Habe natürlich zu danken, dass ihr uns alle immer so gut unterhaltet. Vielleicht dann das nächste Mal wieder mit den Mädels, wenn da nicht irgendwer das Geld verpulvert, was die andere verdient. So habe ich es ja verstanden, ne? So sieht's aus. Exakt. So lassen wir es mal stehen erstmal. Ja, Geschwisterliebe, so ist es. Das ist so. Ja, danke. Ich sage, wir hören uns bestimmt wieder, weil ich werde mich nach wie vor fleißig um das Wanderwaffeleisen. Wanderei, das wird immer besser. Das Wanderwaffeleisen bewerben und ja, ich sage einfach mal auch an die Hörer von Backhauscast, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Macht's gut. Tschüss. Jo. Dann sage ich danke beim Frank. Ja, herzlichen Dank auch für, dass ihr hier euch Zeit genommen habt heute Abend. Mir hat es einfach wieder Spaß gemacht und ja, danke an alle fürs Zuhören. Und der Sam, der hat doch bestimmt auch noch was auf dem Herzen, oder? In Hamburg sagt man Tschüss, das heißt auf Wiedersehen. Gute Nacht. Das ist so wunderbar. Also, in dem Sinne, passt auf euch auf. Servus, die Backhäuser.